A 5b Abschnitt 1. Sie hatten mich auch gebeten, dass ich die Vorgehensweisen an konkreten Beispielen verdeutliche, und das werde ich nun tun. Nun, ich möchte Ihnen zu Beginn zwei Fälle schildern, die in unserem Haus passiert sind. Fall 1. In die Notaufnahme kommt ein 43-jähriger Patient mit Verdacht auf innere Blutungen bei infaustem Tumorleiden und ebenfalls bekannter und in Therapie befindlicher HIV-Infektion. Ein Venenzugang soll gelegt werden. Die Venenverhältnisse sind enorm schwierig. Die Kreislaufsituation des Patienten verschlechtert sich zunehmend. Der Oberarzt kommt zwecks ZVK-Anlage zu Hilfe. In aller Hektik will die diensthabende Kollegin die blutverschmierte Punktionskanüle auf die Arbeitsfläche zurücklegen. Im gleichen Moment hält ihr die Schwester den Abwurfkanister hin und die Kollegin sticht, besser gesagt, rammt ihr die Kanüle circa 2 Zentimeter in den Unterarm. Was ist sofort zu tun?